Ich hab gelernt, dass der Beste auch der Erste ist. Geh meinen Weg allein und die Bomben stören mich nicht. Ich hab es gesehen, das was du im Fernsehen siehst. Ich seh nur Licht und geh mit dem Blick nach vorn, yeah. Und am Ende bleibt nichts, mein Sohn, der mir bleibt als mein Untergang. Und mein Hass ist mein Freund, von dem ich fast jede Nacht träum. Ich hatte nichts, was die Köter hab. Ich war alleine, doch für andere da und wurde umso mehr gehasst. Ich hab mich stark gemacht, alles was ich jemals tat, hab ich ganz allein gemacht. Ich hab es allein geschafft, ich schwör euch ein, dass ihr keine Ahnung habt. Wer ich bin, was ich denk, wer ich damals war. Mein Licht wurde zum Schatten dann, ich sah niemals Gold, ich sah dieser einsame Wolf hier. Wo wär ich heute, wenn ich Flügel hätte? Es war immer nur der schwere Weg. Guck Bruder, das Leben ist so wie ein Gedicht. Guck Bruder, das Leben ist ne verdammte Bitch. Was wäre, wenn es keine Engel gibt? Verliere ich dann mein Gesicht? Guck uns an, wir gehen immer mehr kaputt. Mir egal, ich bleib stehen, bis der Letzte stirbt. Es war immer kalt, meine Hände waren immer taub. Wie geht's Bruder, denn die anderen scheißen drauf? Ich bin ein Soldat, es gibt keinen, der hier Ehre hat. Deinen 100.000, der die Ehre hat. Ich bin stolz, ich hab mich um mein Volk. Wen interessiert's hier schon, was ihr Opfer wollt hier? Ich hab Angst schon so lange vergessen. Alles, was mich hält, ist diese Familie, die mir fehlt. Was ist Vergangenheit, diese Zeit zwischen Hunger, Leid. Wenn die Mutter weint, weil ihr Bruder nicht mehr unter unseren Dächern weint. Weil Cousins von mir sterben wegen dieser scheiß Gesundheit. Kein verschissener Arzt, seine Wunden heilt. Seid leise, weil ihr keine Ahnung habt und nur Toys seid. Ich hab genug verloren, um von vorne zu beginnen. Einsamer Wolf, weil ich niemals am Ende bin. Wo wär ich heute, wenn ich Flügel hätte? Es war immer nur der schwere Weg. Guck Bruder, das Leben ist so wie ein Gedicht. Guck Bruder, das Leben ist ne verdammte Bitch. Was wäre, wenn es keine Engel gibt? Verliere ich dann mein Gesicht? Guck uns an, wir gehen immer mehr kaputt. Mir egal, ich bleib stehen, bis der Letzte stirbt.